Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 354, James, bitte die Werbung. Die Themen heute: Google Home Multi-User-Funktion ist jetzt aktiv und was das bedeutet und wie mies der Werbespot ist, ja. Und Chrome mit Adblocker von Google, wirklich eine gute Idee. Und die News natürlich diese Woche wieder, recht stark vertreten, kamen ganz interessante Sachen raus. Ja, dann komme ich gleich dazu. Bei der Community war tote Hose, ist ja auch klar, ne? Ostern, ne? Habt ihr auch alles schön Ostereier gesucht und so? Ja, ich habe gesucht und habe auch was gefunden, ja, aber da komme ich auch noch mal drauf. und die App der Woche, ich verrate schon mal, dass es ein Spiel ist, ja, braucht ihr euch dann keine so große Hoffnung zu machen, dass es eine Anwendungs-App ist. Warum mache ich immer so viele Spiele? Ja, weiß auch nicht, keine Ahnung. Google Home Multi-User-Funktion. Letzte Woche noch erwähnt, dass es in Vorbereitung ist. Da haben ja findige Leute wieder mal so ein Code-Strip-Down gemacht und siehe da, bumm, da tauchte auf, dass hier Google vorbereitet mit der Multi-User-Funktion für Google Home und siehe da, es ist gemacht worden, es ist aktiv und das bedeutet im Prinzip, ihr könnt bis zu 6 verschiedene Accounts beziehungsweise Leute, da komme ich auch nochmal dazu, Leute haben, die diesen Google Home benutzen. Jeder kann aber nur einen Account haben. Ja? Erkannt wird die Person anhand der Stimme. Das habe ich mich gefragt, warum das sowieso nicht schon von Anfang an gemacht wurde, denn selbst der Google Assistant im Smartphone, wenn man den mit der sogenannten Security-Funktion aktiviert, das heißt, man lernt dieses Voice Model, die Stimme also, dann kann man tatsächlich auch den Google Home Assistant zum Entsperren des Handys benutzen. Das ist natürlich auch die einzig sinnvolle Art, ja, weil wenn ich zuerst das Handy anschalten muss, dann kann ich auch die Funktionen normalerweise per Hand eintippen. Also muss das Gerät irgendwo sein. Ich kann sagen, ja, so, und ja, dann hat sich das auch erledigt, dass irgendein wildfremder Mensch, wie ich zum Beispiel, mit dem Buzzword, ja, euer Smartphone oder euer Google Home hier aufwecken kann, ja. Also, wenn ich das sage und bei euch geht das Handy an, dann habt ihr was falsch gemacht, denn ihr habt nämlich das Voice Model nicht trainiert. Somit kann jeder euer Handy nutzen im Prinzip, ja. Jo, und wenn man das macht, dann erkennt er die Stimme und das auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, also wirklich hoher Wahrscheinlichkeit, so dass dann eben das Handy gar nicht mehr reagiert. Beim Google Home ist es so, der kann dann bis zu 6 verschiedene Stimmen speichern und erkennt dann jeweils, wer gerade spricht. Und das ist wirklich eine Schlüsselfunktion, denn ich weiß nicht, warum das bisher kein so großes Thema war, ob alle Google Home Nutzer Singles sind, keine Ahnung. Nein, okay, ja, aber wenn man alleine wohnt, ist das ja kein Problem gewesen die ganze Zeit mit dem Google Home, aber bei mehreren Leuten dann, da kann derjenige dann ja theoretisch auf die Reminders zugreifen, auf die Termine und so weiter. Und deswegen ist auch bisher, das ist unglaublich, aber bisher gab es da ja auch Beschränkungen bei dem Google Home System. Ja. Der Google Assistant lernt auch. Entsprechend ist es natürlich übel, wenn zum Beispiel dann, was weiß ich, die Kinder die ganze Zeit ihren was weiß ich, hier Teenie-Pop-Krams abrufen, ja. Und man kommt den nächsten Tag hin und der Google Home empfiehlt einem dann, was weiß ich, gerade die neueste Boygroup oder sowas, ja. Katastrophal. Und genau das ist nämlich eben auch ein Problem, das soll ja ein Personal Assistant sein. Wie kann der aber personal sein, wenn verschiedene Leute darauf Zugriff haben? Damit ist jetzt Schluss. Jeder hat quasi seinen Benutzer für sich und das bringt dann Google auch nicht mehr durcheinander. Soweit ist das natürlich super, ja. Und ich freue mich wirklich, dass das jetzt tatsächlich auch genutzt wurde. Das Werbevideo, da ist mir mal wieder bewusst geworden, dass Google einfach irgendwie nicht massentauglich ist. ich möchte das so arg zwar nicht vertiefen, aber die Werbung, so wie diese Family jetzt zum Beispiel da aufgestellt ist, ich weiß nicht, die meisten Menschen nicht interessieren, beziehungsweise nicht davon abhalten, jetzt Google Home zu kaufen. Ja. Aber ich finde es trotzdem bezeichnend, wie man wieder so ein weniger als 5% der Weltbevölkerung nimmt, ja, oder vielleicht sogar noch weniger, als Repräsentant sozusagen von diesem Google Home System. Ja. Diese Familienkonstellation ist einfach vor allem in den USA für viele ein rotes Tuch. Ja. Und ich kann nicht verstehen, warum man das macht, warum man nicht einfach ganz herkömmlich eine Situation aufbaut. Ja. Aber nein, es musste ja so wieder passieren und somit bleibt ein fader Beigeschmack bei der Werbung. Nicht, weil es da um ein Gay-Couple mit Familie, mit Kinder geht, überhaupt nicht, ja, sondern weil ich es nicht okay finde, dass man die 5% wieder anspricht, ja, um 95% davon zum Google Home-Kauf zu bewegen. Ich glaube, das ist ein kleiner taktischer Fehler. Ja. Vielleicht sollte man dann eben mehr gucken, dass man mit der Werbung auch Massen anspricht. Es ist ja sowieso schon schwierig genug, habe ich ja schon immer wieder gesagt, ja, wenn man die Werbung nur im Internet verbreitet, nur auf YouTube verbreitet, ist ja sowieso schon schwierig, die Masse überhaupt zu erreichen. Ja, da muss Fernsehwerbung ran. Und dann splittet man diese begrenzte Anzahl noch weiter. Und ich sage euch, es gibt nicht wenige Leute, die sich deswegen tierisch aufgeregt haben. Einige haben sogar Angst, tatsächlich, so wurde das auch geschrieben schon, dass die hoffen, dass die Frau die Werbung jetzt nicht sieht. Sonst könnte das die Gefahr sein, dass die sagt, nein, das Ding kommt mir nicht ins Haus. So sieht es aus. Ich meine, das mag man lächerlich finden oder auch nicht, aber das Problem ist eben, dass man mal wieder sich mit dem Werbespot total daneben gesetzt hat. Mal davon abgesehen, dass die Aussage, abgesehen von dieser Familienkonstellation, die Werbung ziemlich lame ist, die zwei Typen quatschen, ja, die Kinder haben da offenbar überhaupt nichts zu melden mit dem Google Home, und die sind so schmückendes Beiwerk, was ich überhaupt nicht cool finde, wenn es schon um eine Family geht, ja, da war die erste Google Home Werbung viel besser, da wo es noch keinen Multi-User-Account gab, ne? dann als einzige, was da noch interessant ist, vor allem das, was man auch wirklich momentan auch nutzen kann. Ich weiß nicht, ob das nach der Umstellung auch möglich ist, sofort einzelne Termine einzutragen. Bisher ist das ja so nicht einfach möglich. Ja? Also da kann man nicht zum Beispiel sagen, wie beim Google Assistant im Pixel, ja? Dass man jetzt ein Appointment setzen will, um den Tag, die Uhrzeit, zack. Ja, und dann gibt's einen Kalendereintrag. Aber das ist genau das, was die abfragen. Ne? Die fragen so, what's my plan for today? Ja, und dann fragt der andere, what's my plan for today? Ja? Und wenn man das noch nicht mal richtig verwalten kann, also dieses Ding ja noch nicht mal eintragen kann mit dem Google Home, ist es ziemlich übel, dass sie das genommen haben, ausgerechnet, wo sich viele Leute drüber aufregen, dass die Funktion nicht richtig funktioniert. Ja. Und dann am Schluss, um da wenigstens noch was anderes reinzubringen, haben die dann noch die Übersetzung genommen. Also die sagen, ich glaube, die sagt irgendwas auf Spanisch und dann sagt er, was ist bla bla bla, ne? Und dann sagt das Google Home eben das übersetzt, was es bedeutet. Ne? Also, ich weiß nicht, das ist so ziemlich die lameste Werbung für einen Assistant, den ich gesehen habe in den letzten Monaten. Wenn man sich mal da die Alexa-Werbung anguckt, da ist wenigstens ein Witz dahinter, da ist ein Pep dahinter und die bauen auch nicht auf die 5% Gay-Community, ja, sorry, sondern die machen Werbung, die für alle neutral ist. Ja, und das ist ja eigentlich okay. Warum denn nicht neutral bleiben, wenn man versucht, Menschen zu erreichen? Ja, so ist es. Ja, ich bin sprachlos, ja, also eine gute Funktion wird wieder mal mies präsentiert, aber das ist man ja schon fast gewohnt von Google, ja, nun gut, ja, ich hoffe, dass da kommen noch andere Spots hinterher und gut, sag einfach, guckt mal auf Twitter oder auf YouTube, dann seht ihr auch viele Stimmen, ja, die da halt skeptisch gegenüberstehen. Warum macht man sowas? Ich weiß nicht. Chrome mit Adblocker von Google. Ja, ist das wirklich eine gute Idee? Ich hab's in Darius Wochentest schon angesprochen, deswegen hier nur noch kurz umrissen. Also eine Adblocker-Funktion von einer Firma, die von Werbung lebt, ist schon generell mal skeptisch zu sehen. Ja, also da ist auf jeden Fall mal Vorsicht geboten. Es ist bekannt geworden, dass auch Google mit verschiedenen Firmen zusammenarbeitet in diesem Bereich oder für diesen Adblocker in Chrome, der dann eben fester Bestandteil von Chrome werden soll. Ich bewerte das aus dem Grund kritisch, weil Firmen, insbesondere Google, immer wieder von verschiedenen Regierungen angehalten werden, bestimmte Sachen eben nicht zu verbreiten, nicht zu bewerben, etc. Ja, Stichwort Fake News Kram und so, ne? Oder zumindest das, was irgendjemand, der Einfluss hat, als Fake News bezeichnet. Ja, wenn es nämlich die wahre Fake News wären, dann dann wäre man schon bei unseren Medienanstalten doch schon ziemlich rar gesät mit den Mitteilungen, die dann verbreitet werden. Egal. Auf jeden Fall eine Sache ist halt die, dass man wieder ein Stück Freiheit abgibt, wenn dann noch Google bestimmen kann, welche Werbung man sieht oder nicht. Wenn die Werbung eben wiederum nur mit Kooperation eingeblendet wird, so wie es mit diesem Adblock Plus geht, ja, also die Firmen können dann zahlen bei Google, damit die Werbung doch nicht blockiert wird, dann hat weder der Nutzer was, der keine Werbung will und deswegen einen Adblocker nutzen will, noch hat der Werbende was davon, der muss ja eigentlich dann doppelt zahlen, ja? Und der einzige Nutznießer davon ist dann eben Google. Ja? Ich weiß nicht, ob das wirklich dann so eine gute Idee ist. Und das Problem ist auch, dass ja Google klar gemacht hat, und auch Facebook zum Beispiel, dass man bestimmte Webseiten, bestimmte Accounts oder ähnliches eben dass man denen nicht mehr gewährt, weiterhin Werbung schalten zu lassen, beziehungsweise eben keine Einnahmen mehr dadurch generieren lassen will. Und das ist eine extrem bedenkliche Entwicklung. Ja, also man muss da schon die richtige politische Einstellung haben und die richtige, keine Ahnung, das ist ja auch ein Problem, das ist ja nicht definiert, ja. Man muss da schon die richtige Einstellung haben, ne? Sonst läuft man Gefahr, dass man im Internet, dass man mit Google und Co. kein Geld verdienen mehr kann. Ne? Also wäre die logische Konsequenz, man geht zu einem anderen Netzwerk, Werbenetzwerk, das etwas toleranter ist. Da gibt es ja verschiedene, ne? Zwar nicht mehr viel, weil Google und so, die haben ja alles weggehauen, ne? Aber immerhin, es gibt noch welche. Oder auch, sagen wir mal, man nimmt die Werbung auch in die eigene Hand. Ja? Das machen zwar selten, aber es gibt ein paar Beispiele, wie zum Beispiel TwitTV, ja? Oder größere Mediendienste im Netz, ja, die haben ihre eigenen Web- und Werbesponsoren und die haben dann auch ein Problem, denn diese Werbung wird dann halt ausgefiltert, während die Werbung dann von AdSense eventuell dann leichter durchkommt, beziehungsweise wenn man dann eben dafür an Google noch bezahlt. Und das ist eben ein großes Problem. Ja. Denn somit werden, wie soll ich das ausdrücken, ich will das Wort Zensur nicht immer wieder überstrapazieren, ja, aber somit werden Schwellen gelegt, die eben durch die Marktmacht, die auch Google hat, nicht mehr einfach so ignoriert werden können. Ja. Und das führt dann dazu, dass es durchaus einen Druck gibt auf bestimmte Bereiche. Ja. Und ich finde es bedenklich, wenn man eine gewisse Meinung haben muss, um irgendwie noch Geld verdienen zu können. Ich finde es nicht okay. Ja. Und deswegen werden ja auch weltweit übrigens jetzt alternative Netzwerke vorbereitet, Werbenetzwerke vorbereitet, ja. Wo dann auch, sage ich mal, gebannte Seiten, ja, um das mal so zu sagen, auch noch Werbung machen können. Ja. Die Großen haben sicherlich da auch jetzt kein Problem damit. Aber das Problem ist, wenn die Werbung dann automatisch rausgefiltert wird von Google Chrome, dann hat wirklich die nicht nur diese Leute eigentlich ein Problem, sondern eigentlich die gesamte Freiheit im Internet hat dann ein Problem. Ja. Naja. Gut, jetzt habe ich doch länger davon gesprochen. Wie gesagt, in der Rios-Wochensicht habe ich noch was dazu gesagt, aber im Prinzip der Grundtenor stimmt ja, also. Ne? Gut. Ich bin heute wieder sehr, sehr politisch und will ich gar nicht sein. Sorry, Leute. Aber manchmal gibt's mir halt schon zu denken, wenn eben solche Tech-Companies, ja, ich habe das letztens auch mal gesagt in meinem Blog, ja, wenn solche Tech-Firmen anfangen, politisch zu werden, dann finde ich, da muss man Alarm schlagen. Die haben nicht politisch zu sein, ja, sondern die haben ihre Aufgaben im technischen Bereich liegen. Wenn die anfangen, wenn Technikfirmen anfangen, politische Geschicke zu bestimmen, dann haben wir ernsthaft ein Problem. Ja? Und denn ich mag diese weltoffene, tolerante Art, die Google an den Tag legt. Auf jeden Fall. Ja, im Tech-Bereich hundertprozentig. Ja? Ein globales Miteinander ist ganz, ganz wichtig. Ja? Aber bitte, Google darf nicht die lokale Politik bestimmen. Und sich da auch nicht einmischen, dann werde ich borstig. Dann werde ich borstig. Weil, wie war das? All together, not the same. Ja, das war eine Android-Werbung. Die finde ich cool. Das war eine recht gute Aussage. Ja, alle zusammen, aber keiner ist gleich. Ja, wenn aber probiert wird, dass alle die gleiche politische Meinung haben, dann bin ich dagegen. Selbst wenn ich die politische Meinung teilweise verabscheue, ja, von dem, was da manchmal zu hören ist, so muss es doch klar sein, dass jeder, so wie es im Grundgesetz steht, jeder seine Meinung in Wortschriftbild frei äußern und verbreiten darf. Wenn ihm die Möglichkeit des Verbreiten genommen wird im 21. Jahrhundert, ist es nun mal digital, dann, denke ich, muss man auch was dagegen tun. Und sogar für die Leute eintreten, die man normalerweise nicht auf diesem Erdball sehen will. Sie sind da, das muss man akzeptieren. Und ich werde mich auch weiterhin, egal was das für Konsequenzen hat, ich werde mich auch weiterhin für die Meinung dieser Leute einsetzen, weil die genauso wertvoll ist wie jede andere Meinung auch. Und nur wenn alle Meinungen auf dem Tisch liegen, dann kann man entscheiden, was für einem selbst nicht akzeptabel ist und was akzeptabel ist. Jemand anderes wird für mich nicht entscheiden, was akzeptabel ist oder nicht. Das mache ich immer noch selbst. Boom, zack, zu den News. Neue Play Store Version mit guter Verbesserung. Ja, ganz still und heimlich, ohne große Ankündigung, hat Google ein Update vom Play Store gemacht. Und jetzt hat man eine bei diesen My Apps and Games, bei den Updates, ja, eine schöne Listendarstellung, sehr informativ. Man kann sehr viel mehr sehen. Ja, man sieht oben die Updates, die verfügbar sind, unten die vor kurzem geupdateten Apps. Ja, und dort kann man jetzt auch sehen, wann das letzte Update war von der entsprechenden App. Zum Beispiel hier auf dem Screenshot, den ich gemacht habe, steht, dass Habitica beispielsweise vor 16 Stunden geupdatet wurde, ne? Google Allo gestern, ja, also als ich dieses Bild gemacht habe. Ja, Screen Recorder gestern und so, TuneIn vor 11 Stunden und. Das kann man sehr schön sehen. Außerdem, ja, wird bei einem Update jetzt endlich nicht mehr die gesamte App-Größe angezeigt, ja, sondern man kann jetzt sehen, wie groß das Update tatsächlich ist. Das heißt also, was heruntergeladen wird, ja. Und das finde ich auch besonders schön. Somit kann man gut einschätzen, was jetzt eigentlich an Daten fließen wird, sobald man den Update-Button drückt. Gerade für die Leute, die eben aus welchem Grund auch immer, keine Ahnung, kein Wi-Fi haben, ja, die können dann das genau sehen, wie welche Apps eben geupdatet werden. Ja, so sieht es aus und das finde ich äußerst gut, diese optische Änderung, ja, die da gemacht wurde. Und ich hoffe, das wird sich auch in den anderen Play Store Bereichen durchsetzen. Die sind allerdings im Moment noch gleich, also da wurden keine großen Änderungen gemacht, ja, aber diese Listenansicht, die hätte ich gerne überall, ja. Da sieht man nämlich wesentlich mehr auf dem Bildschirm, es ist total übersichtlich und richtig gut. Ja, ich bin halt ein Listentyp, ne. Android Authority schreibt, dass die Google Assistant Speech Recognition API jetzt für alle Entwickler offen ist. Was ist das? Ja, also, man kann ja mit dem Google Assistant verschiedene Aufgaben machen. Die sind aber begrenzt eben auf das, was einem Google gewährt. Ja, und das sind halt hauptsächlich auch Google Apps. Jetzt können Entwickler praktisch ihre Apps da mit einfügen in den Google Assistant und damit Voice-Befehle, also Sprachbefehle aktivieren für die eigenen Apps und Dienste. Und das ist Gold wert. Also wenn jetzt zum Beispiel die Firma XY mit der neuen Superlampe LED 5000 plus eine Android-App rausbringt, um die Farbe zu steuern von dieser Lampe, dann ist sie nicht mehr weiter darauf angewiesen, dass Google das hochoffiziell weltweit in den Google Assistant integriert, sondern die können jetzt sagen, okay, wir greifen auf diese API zu und fügen dann einen Sprachbefehl an, ja, 5000 plus und dann gefolgt von der Farbe und dann, bang, wird das eben gewechselt. Ja. Da muss man das Passwort sagen, dann 5000 plus, rot und schon, bang, ist das Licht rot. Ja. So ist das. Ist das eine schöne Sache? Ich finde super toll, was da möglich ist dann. Im Prinzip könnte jede App, hängt also vom Entwickler ab, jetzt auf den Google Assistant quasi zurückgreifen. Das bringt fantastische Möglichkeiten. Ja. Und ich hoffe, dass das auch stark genutzt wird von den Entwicklern. Was ich nicht weiß, und davon wird natürlich auch viel abhängen, was die API kann, die habe ich jetzt noch nicht, wie gesagt, hier geprüft, welche Funktionen für die Entwickler da tatsächlich zur Verfügung stehen. Aber je nachdem, was eben Google zur Verfügung stehen hat, kann dann eben doch einiges gemacht werden, damit die Apps direkt in den Assistant integriert werden können und dass die Firmen da dann eben zugreifen können. Jo, so, jetzt haben wir noch was, genau, ja. Da müsste ich jetzt hier mal irgendwie was Russisches rausholen. Na, hallo, Russland. Russland hat es jetzt durchgeboxt, mit dem Einverständnis von Google jetzt, dass es in Russland keine Beschränkungen mehr gibt für Android-Apps. Beziehungsweise für Android-Anbieter. Kurz mal, damit ihr wisst, um was es geht. Also Google ist verurteilt worden in Russland zur Zahlung von 7, beziehungsweise zur Zahlung von einer Strafe. Ja, die war, glaube ich, auch recht hoch. Jetzt hat sich Google dazu durchgerungen, eine Übereinkunft mit Russland zu treffen. Oder mit dem Gericht zumindest. Man zahlt 7,8 Millionen Dollar. Damit wird das Verfahren fallen gelassen, aber Google verpflichtet sich, ja, TOS, also die AGBs, dahingehend zu ändern, dass Google nicht weiter verlangt, dass die Google Apps, ja, exklusiv sind. Nein, falsch, umgekehrt, dass die Google-Lizenzen exklusiv verbunden sind mit Android-Apps, die da drauf sind. Außerdem wird auch die Suche nicht mehr fester, unwiederbringlicher Bestandteil von Android in Russland sein, damit Mitbewerber wie zum Beispiel Yandex, ja, da ihre Dienste reinmachen können. Also, es kann jetzt Smartphones in Russland geben, ja, die zum Beispiel komplett ohne die Google-Suche auskommen oder zum Beispiel ohne Google Mail, aber trotzdem dann zum Beispiel noch Google Maps beinhalten. Ja. Und das wurde ja auch schon mal in der EU kritisiert und auch, glaube ich, in den USA schon mal, nur gab es da kein Verfahren, soweit ich weiß. Dass eben Google hat ja so ein Paket. Die sagen also, wenn man Zugang zum Play Store haben möchte, dann muss man alle Apps vorinstallieren, zum Beispiel Gmail, Gmaps, also Google Maps und was da noch alles mit zu diesem Paket gehört. Ja, macht man es nicht, verweigert Google die Lizenz und man bekommt keinen Zugang zum Play Store. Das ist also sozusagen das Druckmittel, das Google hat, damit wenigstens noch so ein bisschen das System konsistent bleibt. So. Und genau das ist jetzt in Russland für illegal erklärt worden. Und genau das macht Google jetzt nicht mehr. Das heißt, die Firmen können frei wählen, welche Google-App sie haben wollen und trotzdem Zugang zum Play Store haben. Theoretisch könnte es ein Gerät geben, das alle Dienste von Yandex hat, ja, dem Konkurrenten oder von irgendjemand anderen, auch für Microsoft vielleicht interessant, könnten vielleicht alles Microsoft-Dienste sein, von Mail bis dem Cloud Drive, ja, könnte alles Microsoft sein und von Google gar nichts zu finden sein auf dem Gerät, aber trotzdem wäre der Google Play Store vorhanden. Und tatsächlich auch die Suche muss herausgelöst werden. Da hat sich auch Google jetzt mit einverstanden erklärt, so dass zum Beispiel die Suche auf dem Homescreen jetzt von einem anderen Anbieter sein kann. Das ist unfassbar. Auf der einen Seite ist es natürlich für die Verbraucher super und für die Firmen auch. Sie können jetzt ganz frei in Russland entscheiden, welche Apps da drauf sein sollen von Google und welche nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich katastrophal für die Konsistenz des Android-Systems überhaupt. Ja. Konsumenten in Russland wissen jetzt nicht mehr, ob sie ein vernünftiges Gerät bekommen, wo die Apps auch vorinstalliert sind, ja, wo alles funktionierend eingerichtet ist. Das ist jetzt nicht mehr garantiert. Die Google Experience ist unter Umständen nicht mehr so vorhanden, denn ihr wisst ja, da hängen einige Programme zusammen, ja, also zum Beispiel Gmail ohne Google Contacts, ja, ist so nicht ganz komplett, ja, oder jetzt, wenn zum Beispiel ein Programm wie Google Allo Zugriff hat auf Google Maps, ja, oder der Kalender hat ja Zugriff auf Google Maps, da werden ja Maps eingeblendet. Jetzt fehlt die Google Map, also gibt's diese Funktion auch nicht. Ihr merkt schon, das ist ziemlich heftig, ja, was da möglicherweise auf die Leute zukommt, ja. Und ich bin ja eigentlich in letzter Zeit eher so ein Verfechter gewesen, man entscheidet sich für ein System, ja, aber Google muss auch gucken, dass dieses System dann konsistent ist. Das heißt, wer zum Beispiel eben Android will, der muss aber auch Android wollen. Ja, und das ist das Problem. Man kann nicht sagen, okay, ich will Android, aber das und das und das und das und das und das und das will ich nicht. Ja, dann ist es nicht Android. Dann ist es irgendwas anderes, aber kein Android mehr. Und genau das Problem haben die Leute jetzt dort. Wie gesagt, für einige wird es interessant sein. Natürlich, der große Gewinner ist da Yandex und die Konkurrenz von Google. Die können natürlich jetzt eigene Smartphones für uns anbieten, ja, wo alles auf ihren Diensten ist, außer eben den Play Store. Und damit ist natürlich ein riesen Druckmittel weg. Im Prinzip können jetzt alle machen, was sie wollen. Ja. Das ist jetzt Wild West im Osten. Naja. Mal sehen, also normalerweise, wenn das jetzt in den USA passiert würde, hätte ich gesagt, okay, das hat Signalwirkung, wenn das in den USA passiert wäre. Entschuldigung, was ist das für ein Deutsch heute? dann hätte das sicherlich Signalwirkung. Da es in Russland passiert ist, glaube ich jetzt an eine Signalwirkung nicht wirklich. Aber trotzdem dürfte es interessant sein, wie die EU jetzt da reagiert. Vielleicht fängt da jetzt hier einer an zu denken, ne? Oder es ist sogar hilfreich für Google im Westen, ja, weil es ist ja jetzt momentan der Trend, ja nicht das positiv finden, was Russland gut findet, ja. Somit könnte Google Glück im Unglück haben, dass jetzt das Thema in der EU vom Tisch ist, dass man das genauso macht, ja, weil dann hätte man ja das gleiche gemacht wie Russland, das darf man ja natürlich nicht, ne? Das geht ja nicht, geht ja gar nicht. Ja? Und damit könnte dieses Argument weg sein, dass das den Wettbewerb stört. Ja? Und bei uns hat man dann ein konsistentes System, nicht schlecht. Ja. Aber ich bin da auch zweigeteilt, ja. Auf der einen Seite natürlich die Freiheit, jeder kann machen, was er will, ist doch super. Ja, finde ich cool. Auf der anderen Seite aber auch, Google muss schon so ein bisschen Kontrolle über das Android-System haben. Man sieht ja, dass es bei weitem noch nicht genug Kontrolle, was zum Beispiel Updates anbelangt hat. Das hat auch schlimme Auswirkungen, ja. Aber ich komme da auch später nochmal dazu. Auch Google baut natürlich immer wieder Mist. Ja, also alles hat immer seine zwei Seiten. Das muss man immer bedenken. Ja, eigentlich kann man sich ja für gar nichts mehr entscheiden. Ja, weil wenn man sich zu stark auf eine Seite lehnt, ja, dann ist es äußerst schlecht. Denn dann vergisst man eben die Nachteile oder die Vorteile der anderen Seite. Ja. Und es ist wirklich schwierig, so polarisierend auch zu wirken. Ja? Aber das ist nun mal das, was viele Firmen machen. Ja? Deswegen, also was zum Beispiel hier Samsung gemacht hat mit dem Google Play Music, das ist sehr faszinierend, finde ich, weil dieser Trend, ja, diese Abschottung, auch bei Samsung übrigens, an anderer Stelle mit dem Google Assistant haben sie es ja gemacht, Bixby gegen Google Assistant, statt dass man einen Google Assistant nimmt, ne? Nein, muss ja was Eigenes gemacht werden, Bixby, ne? Aber wenigstens bei Google Play Music haben die sich mal zusammengerissen, ne, und haben sich mal nicht dazu hinreißen lassen, jetzt wieder eine andere Gegenposition einzunehmen, ja, und wieder Android zu polarisieren. Nein, sie haben gesagt, okay, also wir sehen ein, Google Play Music ist der Standard und wird auch jetzt bei allen S8 Modellen neuen, wird das der Default Music Dienst. Und zwar nicht nur für Musik spielen, das sich auf dem Gerät befindet, nein, auch für die Abos, ja, für diese Streaming Abos, ja. Alles läuft über Google Play Music. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Ding, wenn man die Verkaufszahlen von Samsung da sieht. Und man sieht ja auch, dass das S8 schon wieder Vorbestellungsrekorde bricht. Ja, dann ist das ein ganz, ganz großes Ding, diese Integration von Google Play für Google. Und das geht auch noch weiter. Ja, diese Integration geht sogar in den Bixby-Assistenten hinein. Ja, das heißt, wenn man bei Bixby dann auch sagt, zum Beispiel, spiele Musik von, was weiß ich, Katy Perry, ja, mag ich zwar momentan nicht mehr so arg, ja, aber egal, hat polarisiert. Aber läuft diese Musikanfrage über Google Play, trotzdem, dass man den Bixby-Assistenten benutzt. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Sache, ja, dass eben dieses komplett auf Systemebene integriert ist. Samsung hat übrigens mit dem eigenen Dienst sich in die Nessel gesetzt, also Milk ist gescheitert und das gibt quasi jetzt Samsung auch zu, dass Milk gescheitert ist damit und setzt voll und ganz auf Google Play Music. Und ich finde, das ist auch eine vernünftige Entscheidung. Man muss nicht immer alles selbst machen, gerade in Sachen Musikstreaming. Ich weiß nicht, warum die Firmen immer noch denken, sie müssen unbedingt alles selbst machen. Das ist unglaubliche Verhandlungen, die man da führen muss. Lizenzverhandlungen. Das ist sowas von irre. Ja? Warum man sowas macht, weiß ich nicht, wenn es schon Dienste gibt, mit denen man einfach nutzen kann. Ja? Und Google Play bietet sich natürlich an, weil das ja im Android-System auch tief verwurzelt ist und somit ein bisschen weniger Bloatware drauf und dafür gibt's Subscriptions direkt von der Quelle sozusagen, ja. Gar nicht schlecht. Übrigens gibt's noch einen Schmankerl, ja, die S8-Nutzer und vermutlich auch noch andere, das steht auch noch nicht fest, also qualifizierte Nutzer, da zählen die S8-Nutzer eben darunter, können bei Google Play statt 50.000 Songs hochladen, jetzt 100.000 Songs hochladen. Also das Doppelte. Weitere Zugabe für die Samsung-Nutzer. Nicht schlecht. Übrigens, wer sich jetzt wundert, Moment, 50.000 Songs hochladen? Wie? Ja, das wurde sogar schon einmal verdoppelt. Früher waren das nämlich nur 25.000 Songs, die man hochladen konnte. Und jetzt sind es eben das Doppelte für alle Nutzer, 50.000. Aber für diese S8-Nutzer eben jetzt 100.000 sogar. Und wenn ihr euch fragt, wieso hochladen? Ich dachte, das wäre ein Streaming-Service. Ja, das Gute ist bei Google Play Music, das ist nicht nur ein Streaming-Service. Auch ohne monatliches Abo könnt ihr ja eure eigene Musik hochladen. Ja, zum Beispiel eure Musiksammlung, die ihr auf CD habt. Ja, könnt ihr dort hochladen. Und dann habt ihr das quasi in der Cloud und könnt das dann an allen euren Geräten abspielen, ohne das jeweils immer zusätzlich auf euer Gerät zu übertragen. Auch zum Beispiel auf euer Smart TV könnt ihr es dann, oder an eurem Smart TV könnt ihr es dann nutzen, Chromecast etc. Ja, Chromecast ist besonders wichtig, weil da wird ja dann auch dir also gestreamt aus der Cloud. Ja, Chromecast ist ja normalerweise nicht direkt vom Gerät zum Chromecast. Das würde zu viel interne Bandbreite verbrauchen, ein bisschen komplizierte Geschichte. Ja, wenn alles übers Wi-Fi läuft, ist halt doppelt gemoppelt. Ne? Aber es ist ja so, dass bei der eigentlichen Streaming-Funktion von Chromecast wird ja nur dem Chromecast ein Kommando gegeben, dass er sich die Daten vom Internet holt, aus der Cloud holt und dann eben abspielt. Ja? Und genau das kann man dann machen. Das heißt, das Handy wird nicht weiter belastet. Man kann das Handy ausschalten, fertig. Ja, es läuft weiter. Display natürlich meine ich, aber man könnte es sogar ganz ausschalten, wird es trotzdem weiterlaufen und man kann auch dann die ganzen Bedienfunktionen nutzen, die eben zum Beispiel so ein Smart TV bringt. Ja. Gut, also weiter geht's. Google Play Music also Standard bei Samsung S8 Modellen. Ja, mehr zu Andy Rubins Essential Phone gab es diese Woche und etwas, was nicht ganz so erfreulich ist. Man darf zwar jetzt noch nicht hundertprozentig sich darauf festlegen, ja, aber es sind technische Daten aufgetaucht, vermutlich von einer Vorversion dieses Gerätes. Die sind mit diesem Programm GFX Bench gezeigt worden. Es geht hier jetzt nicht um die Benchmarks, sondern um die technischen Daten, die hier ausgelesen wird. Da wurde Android 7.0 gefunden. Ja? Also, nicht zu erwähnen, dass das natürlich 7.1.2 sein muss beim Erscheinen. Oder das Ding ist dead on arrival. dann hat es an 2560 mal 1312 Bildpunkte Display. Ja, wenn ihr jetzt sagt, das ist immer eine komische Pixelzahl, ja, das ist wahr. Immer bedenken, das ist ein Testprogramm, also werden da andere Werte genommen. Das werden wir auch gleich nochmal sehen. Beim Speicher, da sage ich dann auch noch was dazu. Die CPU ist eine Octa-Core-CPU, Qualcomm, 2,2 GHz Taktfrequenz, ein Qualcomm Adreno 540 GPU-Prozessor und Speicher 3,6 GB, das bedeutet, es sind 4 GB verbaut, das ist ja der Speicher, der verfügbare Speicher, ja, das ist ja immer ein bisschen weniger in dem Programm, was da angezeigt wird, und der Storage ist hier angezeigt mit 10 GB, das würde aller Wahrscheinlichkeit danach darauf hindeuten, dass 16 GB Speicher verbaut sind, 6 GB werden gebraucht durchs System, also bleiben 10 GB zum Benutzen. Und damit, ich mache jetzt mal weiter, also die Kamera hinten, 12 Megapixel, Ultra-HD-Video ebenfalls möglich, ja, und die Front-Facing-Kamera, 7 Megapixel, auch hier Ultra-HD-Video möglich. So, ja, 16 GB Speicher. Bei einem Gerät von Andy Rubin, da warte ich mehr. Also Entschuldigung, aber 16 GB geht gar nicht mehr. Ich kann nur hoffen, wie gesagt, dass das ein reines Testgerät ist. Also die Grundversion sollte 64 GB haben. Ja? Also ich finde, es ist nicht mehr gut, also nicht mehr zeitgemäß 32 GB im Jahr 2016, aber es wäre zumindest mal ein absolutes Minimum. Absolutes Minimum. Und ja, aber 16 GB, das wäre absolut das Letzte. Ja, das geht gar nicht. So. Und ich bin so sprachlos gewesen, als ich das gesehen habe, dass ich, wie gesagt, nur hoffen kann, dass es ein reines Testgerät ist. Ansonsten ist das Ding tot. Egal, was das Teil kostet. Wenn es 199 Euro kostet, 16 GB geht gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Das ist... Nee, das ist 2014. Ja. Also es geht nicht, sowas. Puh, geschockt bin ich. Ganz, ganz, also gewaltig geschockt. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und da brauchen wir auch gar nicht drum herum zu reden. Also selbst für die absolut kleinste Grundversion ist das nicht ausreichend heutzutage. Das gibt nur Ärger bei den Leuten. Das sind heutzutage schlimmstenfalls 5 Apps und dann ist der Speicher voll. Das geht so nicht. Ich selbst habe auch noch ein 16 GB Gerät und ich weiß, dass ich nur am Rumschaufeln bin und schon alles gelöscht habe, was ich nicht unbedingt brauche. Und immer gucken muss, wenn ich eine neue App entdecke und will die installieren, die hat, ist ein bisschen größer, muss ich irgendwas anderes löschen, das geht einfach nicht. Das geht so nicht. Ja. Aber okay, da brauchen wir ja gar nicht mehr drüber groß zu sprechen. Ja. Ist nun mal so. Ja, der Snapdragon, das wird ein 835er Prozessor sein, ansonsten ist das ja alles okay. 4 GB hätte ich mir auch ein bisschen mehr gewünscht für ein Technik- Fanatiker-Gerät, sage ich mal, weil nichts anderes wird, ist das Essential Phone, denke ich, sein. Der Name Essential macht mich natürlich in dem Zusammenhang schon ein bisschen stutzig, wenn da 16 GB drin sind. Ich hoffe, dass Andy Rubin nicht so ein Billigheimer baut für so diese Grundausstattung. Das wäre äußerst fatal, denn da haben wir schon viel zu viel auf dem Markt, ja. Diese Schrottteile kriegt man überall, ja, für ein Apple und ein Ei. Und da ist die User Experience dann meistens einfach nur noch Schrott. Sowas braucht man nicht nochmal. So, harte Worte. Aber ich werde auch mit diesem Gerät natürlich hart ins Gericht gehen, weil ich erwarte natürlich auch vom Vater von Android ein absolutes Top-Übergerät. Ja, alles andere wäre mehr als enttäuschend. Google. So. Macht auch Mist. Zum Beispiel beim Google Wi-Fi. Was haben die gemacht? Ein Update gemacht. Ja, und es geht ja bei diesen Wi-Fi-Geräten und beim Google Home und so weiter, geht es ja automatisch. Das ist ja der große Vorteil. Ja, also es wird alles automatisch sicher gehalten und also neu gehalten. Ja, ohne dass der User was machen muss. Ist auch richtig, niemand von 0815 Benutzern, niemand updatet seine Firmware an Router, niemand als Normalo, das ist einfach nicht vorstellbar, ja, und ist vielleicht auch ganz gut so, weil die würden wahrscheinlich dann die Geräte öfters abschießen als man denkt, ja? Ich sag nur, hä, da geht ja jetzt gar nichts, was soll denn das? Da muss man mal außen wieder einschalten und schon ist es hin, ne, das Teil. Ja, auf jeden Fall hat Google aber auch Mist gebaut. Die haben nämlich das Update geschickt und danach gingen einige Google Wi-Fi nicht mehr. Also Google Wi-Fi, das sind ja diese kleinen, ja, ich sag jetzt einfach mal Mini-Router, die so ein Mesh-Network zusammen machen können, also so verschiedene, ja, verteilt über die Wohnung, ja, wenn man das unbedingt braucht. Und da haben dann einige ihren Betrieb eingestellt. Und jetzt stellt euch diese Situation mal vor. Ihr habt so ein Teil und seid auf das Wi-Fi von dem Teil angewiesen. Dann kommt ein Update und das war's dann. Dann habt ihr kein Wi-Fi mehr, dann habt ihr kein Internet mehr. Also, wisst ihr, das ist schon ziemlich schlimm und da muss Google aufpassen. Ja. Google hat momentan, habe ich das Gefühl, massive Probleme. Immer wieder haben die nicht nur bei Updates, sondern auch bei Auslieferungen von den Geräten Probleme, ja, dass die zu sich selbst nicht kompatibel sind. Ja. Ich werde nachher in einem Community-Bereich noch was sagen. Ich habe auch wieder ein Problem, das nach einem Update aufgetreten ist mit dem Google Assistant. Ja. Das darf sowas nicht, sowas darf einfach nicht passieren. Ja? Und Google hat meiner Meinung nach schon jetzt die Kontrolle verloren, die richtige Kontrolle verloren, bringt immer mehr Updates raus, die was kaputt machen. Ja? Und das war früher überhaupt nicht so. Man war zwar immer skeptisch über diese Updates, ja. Die Leute sind allgemein skeptisch bei Updates, aber das war immer unbegründet. Und jetzt muss man nach und nach immer weiter sagen, ja, also das ist jetzt schon, das sind jetzt schon keine Zufälle mehr, sondern das passiert jetzt schon häufiger. Und sowas darf einfach nicht sein. Vor allem, wenn Hardware und Software von Google kommt. Ich meine, ich weiß, dass die Google nicht selbst zusammenlötet, aber sie verkaufen die unter ihrem Namen. Da müssen die ganz genau und streng kontrollieren, was dort rausgeht. Ja. Und wenn das zum Beispiel bei einigen Geräten dann eben nicht funktioniert, dann kann es nur bedeuten, dass die entweder anders verbaut sind, andere Hardware-Teile drin haben, ja, oder dass durch bestimmte Konfigurationen eben, ja, die es nicht funktioniert. Und dann kommt so einfach mal so raus, dass es immer wieder Probleme mit Windows 10 und Xbox-Geräten gibt. Und das kann ja wohl auch nicht sein. Ich meine, stell euch mal vor, ich weiß, wer will schon Windows 10 haben? Furchtbar. Aber stell euch mal vor, ihr habt jetzt Windows 10. Oh, und dann habt ihr ständige Verbindungsabbrüche, ja? Oder ihr habt eine Xbox und hat dann ständig Verbindungsabbrüche zu diesen Geräten. Ich meine, versteht mich nicht falsch, ich weiß nicht, was Windows gemacht hat, dass es da Probleme mit dem Google Wi-Fi gibt. Irgendwas Komisches muss das sein. Und dass ja auch die Xbox ja auch von Microsoft deswegen tut es auch da darauf hindeuten, dass es ein Microsoft-Problem ist. Nur, das interessiert den Kunden überhaupt nicht. Das Teil muss kompatibel sein. Und dann spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob das jetzt Googles Schuld ist oder ob das Windows oder Microsofts Schuld ist. Das muss funktionieren. Ja, das sage ich immer wieder. Für den normalen Benutzer muss das Ding funktionieren. Was anderes zählt nicht. Ja. Die Streitereien, wer jetzt Schuld hat, das überlasst man dann den Technik-Freaks, ja, ganz klar. Da können wir uns dann hier drüber in den Kopf zerbrechen, im Uncast zum Beispiel, wer jetzt wo Schuld hat, ja, aber die normalen Leute haben darauf keine Lust. Die holen sich einen Router, dann funktioniert das Teil nicht mit Windows 10 und Xbox, ja, dann ist das Teil weg vom Fenster, die holen sich irgendeinen anderen Router, wo mit Windows 10 und Xbox funktionieren, dann interessiert es die überhaupt nicht, ob es vielleicht da irgendwelche Standards nicht eingehalten werden oder sonst irgendwas. Ja. So sieht es aus. Es gibt übrigens auch Router, die haben Probleme mit Android-Geräten. Ja. Aber auch das ist natürlich ein Problem, wo auch wiederum, wo man da auch sagen kann, okay, da muss man dann eben dem Router dann eben die Schuld geben, aber da hat man es auch nicht leicht. Ich meine, Google hat es nicht leicht, ja, ist klar, aber ist ja auch eine große Firma, die müssen es nicht unbedingt leicht haben. Wenn nämlich das passiert bei Routern, die von den größten Anbietern ausgeliefert werden, zum Beispiel für die Kabelnetze, dann interessiert es den Kunden gar nicht. Der hat diesen Router, der kann schlimmstenfalls nicht einfach hingehen zu der Firma und sagen, shit, jetzt gerne einen anderen Router, der da nicht funktioniert. Dann sagen die, ja, wir halten uns, wir haben den Router und es muss funktionieren, ne, fertig. Ja, und dann sind wiederum die Android-Handys dran. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, warum es da so Probleme gibt, keine Ahnung. Das würde ja wiederum auf einen Fehler von den Android-Handys hindeuten. Aber wie gesagt, letztendlich macht sich da Normalo keinen Gedanken, das muss einfach funktionieren. Ja, und wenn der dann ins Geschäft geht und sagt, also hier das iPhone, das funktioniert an dem Router, und dann war's das. Ja. Ist nur so, ja? kann man nichts sagen. Ist nur so. Da wird schon schwieriger, wenn einer ins Geschäft geht und sagt dann so, ja, funktioniert mit Windows 10 und mit Xbox? Ja, hier, ne, Linux und PS4, dann funktioniert alles. Sagt er, ja, aber ich brauche Windows 10. Das war's dann. Lustig, ne? Die Menschen sind so einfach, ja, und doch so kompliziert. undurchschaubar. Und das hat man auch gesehen, als Samsung das S8 entworfen hat, ja, und vor allem TouchWiz entworfen hat, ne? Man will es ja nur einfach haben und dann wird dauernd Murks produziert. Ne? Zum Beispiel der jahrelange lächerliche Kampf, ja, um die Anordnung der Buttons, ja, bei Samsung. Der Zurück-Button, ne, natürlich auf der falschen Seite, auf der rechten Seite, ja, die diese Taskliste kriegt man dann auf der linken Seite und in der Mitte ist der Home-Button. Wenigstens in der Mitte ist der Home-Button, ja. Aber das ist falsch. Das entspricht genau nicht den Google-Richtlinien für Android. Die sind vorgegeben sogar. Ja? Weiß gar nicht, warum Google da nicht schon mal ein bisschen jetzt seht ihr, da wär's wieder, ne? Google sagt, okay, entweder ihr macht jetzt endlich mal die Buttons richtig, ja, oder ihr könnt eure Google-Lizenz euch in die Haare schmieren. Dann kriegt ihr keinen Zugriff mehr auf den Play Store und basta. Ja, aber Google ist halt lieber als ich, die sind netter als ich, ja. Und müssen sich wahrscheinlich dann auch mehr an die Schiedsgerichte halten, ja, die würden da nämlich dann, die Verbraucherschützer werden da durchdrehen. Aber zumindest kann man das Problem beim S8 lösen. Ja, wer also den richtigen Android-Standard haben möchte, der kann das tatsächlich einstellen. Bei den, also in die Settings gehen, ja, dort auf Display-Menü drücken, ja, dort die, darunter scrollen auf Navigation-Bar klicken. Dort ist dann eine Funktion Button-Layout. Ja, und dort kann man dann die Auswahl einstellen, Back Home Reasons, ja, und dann ist es genau richtig, nämlich die Zurücktaste ist links, wie es üblich ist bei Android, die Home Button ist in der Mitte und die Taskliste ist auf der rechten Seite. So, ganz genau. Das kann man tun, leider werden das, wird es nicht die Standardeinstellung sein, sondern die Standardeinstellung ist eben die Samsung-Einstellung, aber wenigstens kann man es ändern. Ja, so. Nur so gehört das so eben. Ja. Und wenn ich dann lese, so eine Frage, kann man die Buttons auch so ändern, dass die Taskliste auf der linken Seite ist? Nein, kann man nicht. Dort gehört es nämlich nicht hin. Zum Donnerwetter. Da kriege ich die Krise. Oh Mann. Können wir bitte das Steuer im Auto rechts machen, weil in England fahren die auch mit dem Steuer auf der rechten Seite. Und ich finde, das ist richtig. Ja? So. Ne? Findet ihr nicht? Ja, ich finde es auch nicht. Also, Steuer gehört da links hin. Ne? So, jetzt können wir mal überlegen, was passieren würde, wenn VW sagen würde, VW ist ja einer der größten Automobilhersteller in Deutschland. Ja, aber, nee, ne? Wir wollen ja nicht das Gleiche machen wie Mercedes. Also, wir machen unsere Lenkräder rechts hin. Ja? So ungefähr ist es bei Samsung. Die könnten das machen, weil es halt keine Regelung gibt. Noch nicht. Für die Handybedienung. Ja, aber die EU lässt sich ja immer wieder was Neues anfallen. Es gibt ja auch die Vorschriften für die USB-Anschlüsse. Ja, die jetzt auch demnächst verabschiedet wird. Und die lassen sich immer wieder was Neues einfallen. Vielleicht gibt es dann irgendwann auch nochmal eine Richtlinie zu bedienen von Smartphones. Und da muss der Zurück-Button auf der linken Seite sein. Ja, ganz klar. So, wir sind ja schließlich in Korea. Dort hat man den Button auf der rechten Seite, den Zurück-Button. Ja, genau. Gut. Huawei P10 oder Huawei, jetzt sag ich ja schon Huawei. Huawei P10, einige Geräte mit Billigspeicher ausgestattet. Das ist meiner Meinung nach ein Fauxpas von Huawei. Vor allem, da es der CEO Richard Yu dann tatsächlich versucht abzuwiegeln. Ja, das ist ja gar nicht so schlimm und so. Was ist passiert? Wegen Zulieferschwierigkeiten. wurden die Huawei P10 in einigen Modellen also langsame Chips, Speicherchips verbaut. Nämlich alte eMMC 5.1 Chips statt den neueren UFS 2.0 2.1 Chips. Das hat dramatische Einbußen zur Folge bei dem Speicher, bei der Speicherzugriffsgeschwindigkeit. Diese sind merklich. Bei Benchmarks werden teilweise die so extrem nach unten gesetzt, ja, dass man denkt, man hätte ein komplett anderes Gerät. Huawei besteht drauf, dass es keinerlei Auswirkungen hat in der praktischen Bedienung. Die Leute sehen das allerdings anders, denn die haben durchaus das Gefühl, dass diese Handys auch tatsächlich langsamer sind von der Benutzung. Und ich kann mir das durchaus vorstellen, auf jeden Fall, wenn Handys speichermäßig stark ausgelastet sind, ja, und dann Speicher herumgeschaufelt werden muss, ja, das heißt, Leute, die viele verschiedene Apps öffnen, ja, dann geht's rund, dann müssen Apps rumgeschaufelt werden und dann bricht das Gerät auch ein und zwar dramatisch. Ja. Da kann sich das Huawei noch so schön reden, wie es will. Außerdem gibt es noch eine Geschichte mit dem Displays. Da gibt's ja kein oleophobic Coating drauf. Ja. Das heißt, so eine Beschichtung gegen Fingerabdrücke. Ja, weil die es von der Art der Beschichtung her nicht geschafft haben, das mit dem neuen Gorilla Glas unter einen Hut zu bekommen. So mussten die das also ausliefern ohne diese Beschichtung. Jetzt gibt's ein neues Beschichtungsverfahren, das offenbar mit diesem Gorilla Glas kompatibel ist. Jetzt können Leute in China diese Telefone Huawei P10 zu bestimmten Händlern bringen und die machen diese Beschichtung drauf. In China. Somit hat man momentan wirklich Glück, wenn man ein P10 kriegt. Wenn ihr tatsächlich jetzt innerhalb von kurzer Zeit ein P10 kaufen wollt, wartet noch einige Zeit, bis diese Geräte weg sind vom Markt. Die neuen P10 sind nämlich dann deutlich verbessert. Ja. Und die haben dann auch eben diese neuen Chips drin, ja. Auf jeden Fall haben sie auch diese Beschichtung drauf. Und also ich muss schon sagen, das ist schon Hammer. Da kauft man sich ein Gerät, ja, und dann kriegt man auf einmal, der eine kriegt dann ein schnelles Gerät mit den guten Speicherchips, der andere kriegt ein langsames Gerät wegen den langsamen Speicherchips. Ich finde es überhaupt nicht lustig. Also ich würde das Teil zurückgeben. Na, gut, dass es bei uns das Fernabsatzgesetz gibt. Ja, also die würde ich absolut sofort zurückgeben an den Händler. Und zwar ohne Angabe von Gründen. Denn das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja, Umtauschrecht zählt übrigens. Ja? Von daher, ja. Auch andere Elektronikketten, Geschäfte, Offline-Geschäfte haben da ja schon mit bestimmten Programmen auch bis zu 28 Tage Rückgaberecht beispielsweise. Auch da würde ich das dann in Anspruch nehmen beim P10, denn es kann nicht sein, dass man ein minderwertiges Gerät bekommt, auch noch zum gleichen Preis und das was ganz anderes ist, als vielleicht jemand bekommt, der am gleichen Tag irgendwo anders das Handy kauft. Also es ist einfach ziemlich deprimierend und sowas kann nicht sein. Man muss sich ja nicht alles gefallen lassen. Bei Performance hört bei mir der Spaß auf. Definitiv. So, ich komme jetzt zu der Community. Wie gesagt, es gab eigentlich nichts von euch hier zu lesen, aber bei mir ist eben aufgefallen, deswegen eine Frage an die Community. Ich habe das Problem schon mal gehabt beim Pixel mit dem Google Assistant. Ja, wenn ich hier das Passwort sage, ja, ihr wisst schon welches, dass das nicht genannt werden darf in Podcasts, ne, in Netcasts, genau, und auch nicht im Fernsehen und so weiter. dann gibt's bei mir hier wieder mal nur eine Vibration, aber nicht dieses Piepsen, ja, also dieses Google Assistant Piepsen. Ich kann es euch leider jetzt nicht zeigen, ne, würdest du ja gerne machen, aber das ist genau das, was eben nicht funktioniert. Und damit ist der Assistant für mich nutzlos, denn ich nutze den Assistant, ohne dass ich auf den Screen gucke. Ja? Wie gesagt, wenn ich das Teil anschalte und auf den Screen gucke, dann brauche ich keinen Google Assistant. Ja? Und somit weiß ich nie genau, hat er das Kommando jetzt verstanden? Hat er dieses Passwort, das nicht genannt werden darf, ja, jetzt verstanden oder nicht? Ja? Und das ist absolut schlecht, ziemlich übel. Und wie gesagt, ich hatte das Problem vorher schon mal. Jetzt nach diesen neuen Updates auf 7.1.2 ist es wieder aufgetaucht, wobei ich nicht ganz sicher bin. Ich habe ein neues Bluetooth-Gerät angebunden. Ich habe irgendwie so das Gefühl, das hängt mit dem Bluetooth-Gerät zusammen. Weil wenn ich nämlich ein Bluetooth-Headset beispielsweise anschließe, ja, und sage dann das Wort, das nicht gesagt werden darf, und dann höre ich auch das Piepsen durch das Bluetooth-Headset. Ja? Also da ist definitiv ein Bug drin. Der war bei der Vorgängerversion 7.1 nicht. Und bei 7.1.2 ist er wieder drin. Ist ziemlich frustrierend. Ich werde jetzt demnächst mal noch rumprobieren mit dem Bluetooth, versuchen Bluetooth-Funktionen ja bei gekoppeltem Gerät mal abzuschalten, vielleicht geht's dann wieder, ja, weil ich befürchte, dass die Bluetooth-Unterstützung ist wirklich absoluter Dreck, muss ich ganz klar sagen. Und zwar bei sowohl beim Nexus als auch beim Google Pixel. Ich bin echt sauer. Ja, dass Google nach so vielen Jahren es immer nicht hinbekommen hat, eine vernünftige, bugfreie Bluetooth-Verbindung zu bekommen. Denn das ist besonders schwierig, besonders wichtig, ja, weil immer mehr Autos auch Bluetooth-Verbindung haben. Da hat man keine Zeit, hier rumzumurksen, ja, sondern da muss es einfach funktionieren. Das war eine ganze Zeit lang mal so, vor dem 7.1.2, war das eine ganze Zeit lang so, ich bin ins Auto gegangen, hab das angeschaltet, dann verbunden mit Bluetooth-Verbindung getrennt, verbunden mit Bluetooth-Verbindung getrennt, wieder verbunden, wieder getrennt, wieder verbunden, dann blieb's verbunden. Und jedes Mal, dreimal dürft ihr raten, was passiert ist, jedes Mal, ne, Musik gestartet, Musik abgebrochen, Musik gestartet, Musik abgebrochen, Musik gestartet, Musik abgebrochen, da hat sich zwischenzeitlich meine Smartwatch noch gemeldet, ja, und hat mir gesagt, Bluetooth wurde beendet, ja, ah, wunderbar, dann hat nämlich irgendwas ausgelöst, das Auto hat quasi dann ausgelöst, dass Bluetooth sich ausschaltet kurzzeitig vom Handy, ich denke mal, es ist abgestürzt ganz einfach, ja, wurde dann automatisch wieder deaktiviert, ne, dann muss ich natürlich die Smartwatch wieder verbinden, und so weiter, und es ging dann ein paar Mal so. Also echt, echt schlimm. So geht das nicht. Das muss 100% funktionieren, ja. Gerade wenn man ins Auto geht, anschalten, das muss ich sofort verbinden, muss sofort aktiv sein für Telefon, für Multimedia und so weiter, dann ist es okay. Ja. Das geht zwar jetzt, aber jetzt ist wieder das Problem mit dem Google Assistant. Also, Mensch, Google. Jetzt aber die Frage an euch, habt ihr auch Probleme damit? Habt ihr den Google Assistant? Wenn ja, habt ihr auch Probleme, dass bei euch der Assistant nicht mehr, kein Bestätigungston mehr aus dem Lautsprecher vom Smartphone bringt, sondern nur noch vibriert? Das würde mich mal interessieren, ob ich hier wieder der Einzige bin, der dieses Problem hat. Ja, ich habe zwar schon im Internet nachgeforscht, es gibt tatsächlich Leute, die das Problem haben. Aber das scheint andere Gründe zu haben bei denen. Ich weiß es nicht. Also vielleicht könnt ihr es auch mal ausprobieren, wenn ihr den Google Assistant habt. Ja, einfach mal das Wort, das nicht gesagt werden darf, ja, ohne dass ihr ein Headset oder irgendwas angeschlossen habt. Und dann kommt es aus dem Lautsprecher oder nicht. Ich werde noch irre mit dem Teil, Mensch. Das darf eigentlich nicht passieren, sowas, ne? Alter Schwede. Gut, dann komme ich mal zur App der Woche, bevor ich mich noch in Ekstase rente. Ja? Office Space hat es diesmal gemacht. Office Space ist so ein Clicking-Game. Ja, bis vom Jahr habe ich noch nicht mal gewusst, was es ist. Ne? Clicking Games, das ist eigentlich sind das Spiele, wo man sinnlos auf dem Bildschirm rumtippt, ja, um Münzen oder irgendwas anderes zu sammeln, ja, und dann steigt ihr immer weiter im Level und so weiter. Nur hier wurde einiges anders gemacht, ja, ähnlich wie mit diesem, wie heißt das nochmal? Das war, glaube ich, auch mal App der Woche, so ein Rollenspiel. Auf jeden Fall ähnlich wie diese ganzen Idle Games oder also nicht beschäftigten Spiele. Ha, genau, das läuft nämlich im Hintergrund weiter, auch wenn ihr nicht spielt, sozusagen sammelt ihr Münzen. Ja. Und das ist eben eine Kombination zwischen den beiden, sowohl Clicking als auch dieses Idle Games. Und das ist eigentlich eine lustig gemachtes Spiel in einem lustigen Ambiente, auch wie ihr hier im Video jetzt seht auf YouTube, auf der YouTube-Version vom Uncast. Seht ihr also die einzelnen Stationen, die Stockwerke, wo ihr auch Leute hinzufügen könnt und ihr müsst dann quasi Geld abzapfen von der Firma. Jeden Stockwerk könnt ihr mehr abzapfen, also kriegt auch immer mehr Geld. Ihr könnt dieses auch zurücksetzen, indem ihr das Gebäude abbrennen lässt von so einem Psychopathen. Ja. Dann fängt es wieder von null an, aber ihr habt einige Verbesserungen, so dass ihr also ganz, ganz schnell wieder vorne seid. Ja, so viel, wie ihr vorhattet. Also, es ist ein bisschen skurril, muss ich sagen, und wirklich ein großer Sinn ist in dem Fall auch, ja, zweifelhaft, weil eben diese Stockwerke nicht groß sich erweitern. Ja, also, ab einem gewissen Level habt ihr dann Zugriff zu allen Stockwerken. Ja, und das war's dann. Aber mehr geht dann eben nicht, da müsst ihr wieder zurücksetzen, wieder quasi vom kleinsten Stockwerk ansetzen. Aber wie gesagt, ihr seid dann ruckzuck oben. Hm? Aber okay, ich meine, was soll ich sagen? Ne? Auf jeden Fall, wenn ihr dann die App beendet, läuft es weiter und ihr sammelt weiter Münzen, ja. Und gut, es werden dann halt auch mal wieder Stockwerke angefügt. Ja? Aber irgendwann ist dann eben Schluss und dann seid ihr wieder quasi ganz oben angelangt. Und damit seid ihr eigentlich am Schluss. Ihr könnt es dann weiterlaufen lassen, könnt weiter Geld sammeln. Ja? Aber viel bringen tut es natürlich dann auch nichts mehr. Ne? Ist ja klar. Und ja, dann weiß auch nicht. Jetzt denkt ihr, das hört sich ja super langweilig an. Warum sollte ich denn das spielen? Aber es ist eben nicht langweilig. Es ist schön gemacht. Die Büroatmosphäre, die da mit reinspielt, ist lustig. Ja, ganz witzig. Und ihr könnt auch vieles erweitern, also sozusagen upgraden. Ja, Vorsicht bitte. Natürlich ist das ein Pay-to-Play-Game, ja, Free-to-Play, so, genau, und das bedeutet, ihr könnt hier in-game Sachen kaufen, um zum Beispiel eure Chars aufzuwerten, die kosten aber auch richtig Geld teilweise, ja, aber ansonsten, bietet eine recht gute Grafik, der Sound ist okay, gefällt mir sogar sehr gut eigentlich. Dann habt ihr jede Menge Trophies, die ihr gewinnen könnt. Auch über Google Play gibt es diese Trophies dann. Könnt ihr sammeln. Und ihr kriegt auch immer wieder neue Charaktere. Mit der Zeit, ihr habt alle paar Stunden habt ihr einen Char quasi frei, den ihr bekommen könnt. Ihr könntet auch welche kaufen natürlich. Ja, aber ja, wie gesagt, ihr kennt mich ja, ne? Ich spiele das lieber so dann. Es macht Spaß. Ich muss es sagen, so simpel und so einfach sich das anhört, schon fast langweilig hört sich das an, aber es ist nicht langweilig, es macht Spaß. Wie gesagt, diese Atmosphäre von den gestörten Büromitarbeitern ist schon ziemlich krass, ja. Und zumindest bei diesem Clicking Part, da könnt ihr auch noch ein bisschen weiter upgraden, auch wenn es keine weiteren Stockwerke mehr gibt. Und da muss ich sagen, kommt dann doch schnell ein schönes Spielgefühl, sage ich mal, auf. Inwieweit das langzeitmotivierend ist, weiß ich nicht. Diese Kurzzeitmotivation jetzt von einer Woche ungefähr oder knapp eine Woche, wo ich das Spiel habe, ist es ziemlich gut und deswegen auch App der Woche. Es ist übrigens ein ganz, ganz neues Spiel. Das war erst vor kurzem in dieser Beta-Testphase drin und ist dann jetzt offiziell released worden. Ich muss sagen, also ja, mir gefällt es ausgesprochen gut durch eben diese Büroatmosphäre, ja, und ja, ich weiß nicht, ja, die Büroatmosphäre macht's, ne? Lustig. Also wenn ihr ein ganz einfaches Spiel haben wollt, über das ihr euch nicht groß den Kopf zerbrechen müsst, ja, dass ihr einfach mal so ein paar Minuten nebenher spielen könnt, dann beenden könnt und trotzdem dann noch belohnt werdet, dass ihr nicht gespielt habt, dann ist genau das das Richtige. Ja, Office Space Idle Profits nennt sich das Ganze. Ja. Und die Bewertung ist dann auch entsprechend gut, muss ich sagen, trotzdem letzten Update, das etwas geändert hat in diesem Upgrade-System für die Charaktere. Das geht nämlich jetzt nur noch gegen Geld. Und das hat ein bisschen den Spaß noch gemindert. Aber trotzdem noch absolut, finde ich, das Zeitvertreibungsspiel Nummer 1 für diese Woche. Ja. Dann sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche, ganz genau. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, nur her damit, Community auf YouTube, The Netcast. Dort findet ihr das, auch die YouTube Uncast Playlist natürlich. Ja. Und Links und Informationen zu dem Ganzen findet ihr auch unter uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com. Da bitte immer an die Mehrzahl denken, thenetcasts.com, sonst landet ihr irgendwo anders. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.